ein ganzes Volk von Sklaven. Aber nicht vernichtet, sie haben aus stolzen Menschen Untergebene gemacht. Immer wieder ausgenutzt, belogen und verlacht. Untergebene gemacht, immer wieder ausgenutzt, belogen und verloren.